Es ist nicht längst überall Dialog drin, wo Dialog draufsteht. König Abdullah von Saudi-Arabien will zwar den interkulturellen Dialog, gleichzeitig möchte er den Export der Scharia. Und mit der Tradition von Toleranz war es selbst im vielgerühmten maurischen Andalusien nicht weit her. Die muslimischen Herrscher duldeten zwar die jüdische und christliche Minderheit, deren Mitglieder waren aber Bürger zweiter Klasse, sogenannte Schutzbefohlene, denen Religionsfreiheit gewährt wurde, wofür sie hohe Kopfsteuern zu entrichten hatten. Wenn der Berliner Innensenator Erhard Körting mit den Religionen, er meint nur die verschiedenen Richtungen des Islam, reden will, um Radikalisierung zu verhindern, so ist das nie falsch. Zitat: Ich habe den Eindruck, dass diese Religionen viel von ihren Traditionen abstreifen, wenn man sie einbindet. Ich vertraue darauf, dass es wie bei den christlichen Kirchen auch im Islam in der Auseinandersetzung mit der säkularen Welt Bewegung geben wird. Zitat Ende. Welch ein Gottvertrauen! Bei den christlichen Kirchen dauerte dieser Prozess viele hundert Jahre und es flossen Ströme von Blut. Am Ende setzte die säkulare Staatsmacht überall die Säkularisierung gegen die Kirchen durch. Nicht im Dialog mit den Kirchen, sondern durch Entscheidung der Monarchen bzw. der Bürger gegen die Kirchen. In Bezug auf den Dialog mit dem Islam gilt die nüchterne Einschätzung von Kermani: Bitteschön, sprecht mit den Moderaten, aber die werfen ohnehin keine Bomben. Worüber also wollt ihr mit ihnen sprechen? Illusorisch ist es zu meinen, eine Version des Islam, die nur endlich mit den Menschenrechten kompatibel ist, werde dem Terror den Boden entziehen. Interessant sind die Schwierigkeiten, die liberale Geister in Deutschland mit der Forderung nach einem säkularen Islam haben. Der Zeitredakteur Thomas Assauer nennt Vorkämpfer eines säkularen Islam Säkularisten. Er ist der Ansicht, der Kampf von Säkularisten wie Hirschi Ali und Netzler Kelek habe selbst eine fundamentalistische Schlagseite, und zitiert Timothy Gordon Ash: Wenn wir religiösen Extremismus besiegen wollen, müssen wir den Mainstream der Muslime als Verbündete gewinnen. Thomas Steinfeld von der Süddeutschen Zeitung und Claudius Seidel von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hauen in dieselbe Kerbe. Wer westliche Werte so kämpferisch vertrete wie der radikale Islam seine heiligen Schriften, werde selbst zum Fundamentalisten. Netzler Kelek bemerkt hierzu: An solchen Beiträgen werde deutlich, wie fremd den Kritikern die Kultur des Islam sei. Denn letztlich werde von ihnen die Verteidigung der Menschenrechte gegen religiöse Radikalität als Fundamentalismus denunziert. Es ist eine intellektuelle Anmaßung, wenn ein liberaler Gutmensch säkulare Muslime und Vorkämpfer für Frauenrechte wie Hirschi Ali und Netzler Kelek als Säkularisten bezeichnet und ihnen damit etwas Sektenhaftes anheftet. Darüber hinaus leidet die Kritik an gedanklicher Unschärfe. Säkulare Grundhaltung und Dialog sind nicht der Widerspruch, der hier impliziert wird. Auf Deutsch: Reden hat noch nie geschadet. Dialog ist aber auch nicht das Heilmittel für alles und jedes, was naive oder bequeme Liberale zu glauben scheinen. Gewisse Punkte sind nicht verhandelbar. Überdies haftet jeder Werthaltung letztlich etwas Fundamentalistisches an. Das gilt auch für die Grundgedanken der Aufklärung und die sich daraus ergebende Trennung von Kirche und Staat. Gandhi war in diesem Sinne Fundamentalist, wenn auch für eine gute Sache. Hitler war Fundamentalist, leider für eine böse Sache. Jedweder Fundamentalismus ist in der Falle, wenn er sich selbst begründen soll. Er hat nämlich keine Ebene mehr, auf die er zurückfallen kann. Das gilt für alle letzten Glaubenssätze, auch für den Glauben an die Menschenrechte, die bürgerlichen Freiheiten und die Aufklärung. Der Fundamentalismusvorwurf an die Islamkritiker läuft daher ins Leere, weil er zutrifft. Was man allerdings tun kann, ist, den Nachweis der fehlenden logischen Kompatibilität unterschiedlicher Fundamentalismen zu führen. Wer dem traditionellen Islam zuneigt, kann eben nicht dem Geist der Aufklärung verpflichtet sein. Und Kritiker, für die alles gleich und alles wertrelativ ist, sind es auch nicht. In der deutschen Islamdiskussion setzen liberale Gutmenschen und Multikulturalisten gerne den Fundamentalismus, mit dem jemand wie Netzler Kelleck die bürgerlichen Freiheiten und Menschenrechte gegen die Zumutungen bestimmter islamischer Glaubensrichtungen verteidigt, moralisch gleich mit den fundamentalistischen Positionen des Islam. Wie Regina Mönch schreibt, werden damit, Zitat, der Hass, der den Tod bringen kann, und das Wortgefecht, eine Freiheit, die gerade die Kritiker des Islam so ungehemmt nutzen, auf eine Stufe gestellt. Zitat Ende. Vollends ins Denunziatorische gleitet die Kritik ab, wenn den Kritikern des Islam liberaler Rassismus und das Predigen von Fremdenhass vorgeworfen werden, wie dies Caroline Ehmke in der Zeit tat. Rüdiger Safranski hat auf einen wesentlichen Unterschied hingewiesen. Er trennt zwischen heißen und kalten Religionen. Erstere können von ihrem absoluten Wahrheitsanspruch für die Belange der realen Welt nicht abstrahieren und neigen zur Intoleranz. Letztere akzeptieren die Trennung der Wertsphären. Dazu gehört das Christentum der Gegenwart. Als Zivilreligion verbleiben dann der säkulare Glaube an die Unveräußerlichkeit der Menschenrechte und die Trennung von Kirche und Staat. Niemand im säkularen Staat verlangt von einer Religion, den Glauben an die überzeitliche Geltung offenbarter religiöser Grundwahrheiten aufzugeben. Nur dürfen diese nicht das staatliche Recht und die Regeln des zivilen Lebens bestimmen. Sie dürfen nicht zur expliziten oder impliziten Beschneidung bürgerlicher Rechte führen. Jeder darf zum Beispiel Mohammed zeichnen, wann und wie er will. Mohammed ist tot, sonst könnte er auf Beleidigung klagen. Wenn sich dadurch aber Muslime beleidigt fühlen und fordern, solche Zeichnungen zu unterbinden, dann offenbaren sie ein grundlegendes Missverständnis des Konzepts der bürgerlichen Freiheit. Hier nachzugeben, wäre ein schwerwiegender Einbruch in den säkularen Rechtsstaat. Jenseits der grundlegenden bürgerlichen Freiheiten bezeichnet Säkularisierung den Übergang von ewigen, gottgegebenen zu zeitlichen Werten. Die Welt wird im historischen Kontext gesehen, auch Werte und Glaubensinhalte. Das ist der Kern der Aufklärung. Netzler Kelleck sagt dazu in polemischer Zuspitzung: Der Islam hat eine solche Aufklärung noch vor sich. Auf seine uns inzwischen leidlich bekannten Verbandsfunktionäre können wir dabei nicht hoffen. In der Theologie der christlichen Religionen entwickelte sich als Folge der Aufklärung und der allmählichen Säkularisierung die historisch-kritische Methode. Die Interpretation religiöser Texte und ihre Einbindung in das theologische Lehrgebäude wurde im Zusammenhang mit aktuellen historischen Erkenntnissen und der Gesamtheit der zeitgenössischen, wissenschaftlichen, humanitären und philosophischen Auffassungen fortentwickelt. Diese Entwicklung schreitet fort mit dem immerwährenden Ziel, den Platz des religiösen Glaubens jeweils neu zu finden.